erkennen, dass die Uhr sich vorwärts dreht. Doch Treue und Ehre zeigen dir den Weg, den du als solcher Krieger gehst. Treue und Ehre zeigen dir den Weg, den du bist, zum Tode gehst. Don't again.